welche Waffe sich im Kampf bewährt. Ja, der Mann besteht auf Schönheit und das nutzen wir zum Sieg. Drum gib Acht, was ein Männerherz entfacht, dann gewinnst du jeden Krieg. Provozier, vorerst nur mit einem Hauch von Taft. Patrouillier, dann sogleich mit aller Spitzenkraft. Schließ den Pakt mit Samt und Seide und verschwör dich dem Damast. Mit Zertern dringst du vor in sein Terrain, schreite wie ein Mannequin in dem neuesten Dessert. Und wenn ich selbst will, nimm Granatbrot und Tüll, das hebt den Tag. Greife an, nimm mein Schwert, ja, den feinen Schirm. Rück voran, lass die Perlen an den Armen klirren. Nimm mein Schutzschild, einen Fächer, lass den Gegner nicht entfliehen. Wenn du jetzt noch sein Herz im Feuer setzt, ist es aus mit ihm. Bittet er nun auf seinen Knien um Gunst. Jetzt erst recht, zieh den Schleier nach der Kriegeskunst. Tagers Säbel deinen Fächer, nimm aus Falle ein Korsett. Sei gewandt, dringe vor in feindes Land, trag um Haupt ein goldenes Band, denn das Wort in den Verstand. Ja, in Anbetracht der Entscheidung, Schlacht hilft ein wenig Tand. Selbst Mars, der Kriegsgott, hatte Schwächen. Beim Anblick Venus ward ihm bang. Doch jene Göttin war nicht bieder, sie nur das Mieder, das ihn bezwang. So geschwächt beugt er sich vor deinem Goldkollier. Kriegsgerecht rüst zum Sieg nun das Dekolleté. Fordert er gar Konzessionen, ist ein tiefer Ausschnitt Trumpf. Auch wenn Stress, gib ihm noch den letzten Rest, tusch dir Wimpern mit der Best drin, was sich drinnen lässt. Damen, auf in die Front, steht stramm! Damen, greift auf den nächsten Mann! Damen, kämpft, bis er nicht mehr kann! Ja, der Mann lässt sich kein Bannen und das müssen wir verbannen. Dürfen Schöne, die verschwenden, ist das nicht ein deutscher Krieg? Eleven, Kühn!